Guten Morgen, liebe Kinder. Nun, wir beginnen mit Lektion 3. Anthropologie. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und wie wir von Platon wissen, der Mensch will Gott sein. Und somit, nach Aristoteles, ist der Mensch die Natur. Und damit ist der Mensch Gott. Aber Herr Lehrer. Ja, warum unterbrichst du mich denn? Meld dich gefälligst und nimm den Kaugummi raus, du Schwein. Nun aber kommt Kant. Der Mensch ist Knecht und er tut nur seine Pflicht. Hä? Laut Nietzsche ist der Mensch ein Wurm. Und ihr bestätigt Nietzsche. Ihr seid Würmer. Nach Freud lässt die menschliche Seele sich analysieren. Laut Marx ist der Mensch ein dem Kapital unterworfenes, sozial-ökonomisches Glied einer Sklaven- und Sklavenhaltergesellschaft. Laut Darwin war der Mensch einmal etwas anderes. Ein Esel oder ein Kamel oder eine wabernde Amöbe. Nun die Aufgabenstellung. Ihr analysiert diese Thesen innerhalb der nächsten 5 Minuten. Ich sammle es danach ein. Und wer nicht meiner Meinung ist, der kriegt 0 Punkte. Das kann doch nicht wahr sein! Das ist ein Scheißlehrer! Eine Kacke! Wie soll ich das schaffen? 5 Minuten Hakenspar! Und dann gehen doch! Pisser! Selber! Und dann geh doch nicht! Mann, da vorne, du! Scheiße! Du Lulu! Was geht doch! Ich sammle eure Arbeiten jetzt ein. Olaf, dein will ich gar nicht haben. Wie sieht das schon wieder aus? Deine Sauklau kann doch kein Mensch lesen. Rüdiger, und du hast schon wieder keinen Rand gezogen. Jedes Mal das Gleiche. Und Sabine, was sehe ich denn da? Du hast auf Kariert geschrieben, nicht auf Liniert. Ach Klaus, du hast das wieder toll gemacht. Lies mal vor. Naja, Herr Dr. Strunzmeier. Ich hab da so eine Lösung anzubieten. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Klaus, hau's einfach raus! Du machst das prima! Der Mensch ist gut, der Mensch ist toll, er tut was anderes, als er soll. Der Mensch ist klasse, der Mensch ist schlau, und trinkt der Mensch, dann ist er blau. Der Mensch ist dufte, der Mensch ist schön, der Homo sapiens kann aufrecht gehen. Der Mensch ist super, der Mensch ist fein, der Mensch ist dick und klein.